Bingham wollte mindestens ein halbes Dutzend erstklassige Männer engagieren, die nur ihm bekannt wären und nie vor Gericht aussagen würden. Sie sollten aus einem geheimen Topf bezahlt werden und ihm direkt unterstellt sein. Er warnte, die Sorte Detective, die ihm vorschwebe, würde jährlich $10,000 kosten, etwa der vierfache Jahresverdienst eines Petrosino. Allerdings, so prahlte Bingham, könne eine dieser Superspürnasen im Alleingang die Black Hand innerhalb eines Monats fertig machen. Was diese Detectives tatsächlich von Petrosino und seinen Leuten unterscheiden würde, ließ der General im Unklaren. Es gab nur Andeutungen, einige Methoden würden sich außerhalb des gesetzlichen Rahmens bewegen. Auch die Antwort auf eine zweite wesentliche Frage blieb Bingham schuldig. Wenn diese Männer nicht vor Gericht auftreten, wie sollten die von ihnen gefundenen Beweise dort berücksichtigt werden? So oder so brauchte Bingham dafür Geld. Das Budget kontrollierte aber der Stadtrat, der wiederum von Tammany beherrscht wurde. In der unverwechselbaren Gestalt von Big und Little Tim Sullivan. Ein Konflikt war unvermeidlich. Der General ließ sich nicht abschrecken. Jedem, der es hören wollte, erzählte er von seinen Plänen. Journalisten, Bürgerverbänden, Polizeibanketten. In einem Essay für die Mai-Ausgabe der North American Review erklärte er, selbst die Polizei, sogar die besten Leute, würden einen richtigen erstklassigen Spürhund nicht mal erkennen, wenn ihn eine Blaskapelle ankündigt. Petrosino stieß das bestimmt sauer auf. Der General aber war von Natur aus obsessiv und der Geheimdienst wurde zu seiner fixen Idee. In gewissen Kreisen munkelte man, Bingham habe politische Ziele, die über das Amt des Commissioners hinausgingen. Falls das stimmte, wäre die Zerschlagung der Black Hand ein Pluspunkt, den er jedem Konkurrenten voraus hätte. Überall würde er dafür als Held verehrt.